Der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltete am 29. und 30. November im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang das nationale wissenschaftlich-technische Seminar des Zweiges der Elektrizitätsindustrie. Daran nahmen teil die Lehrer, Forscher, Techniker, Mitglieder der Gruppen für die drei Revolutionen, Doktoranden und Arbeiter aus verschiedenen Einheiten wie der Kim-Il-Sung-Universität, der Technischen Universität Kim-Tsek und des Elektrizitätsinstituts bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften. Auf dem Seminar, das in Sektionen Elektrizitätsindustrie und Elektromaschinen und Geräte geteilt stattfand, wurden mehr als 60 Dissertationen veröffentlicht. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden die Zertifikate und die entsprechenden Preise verliehen.